Namo, Ehrerweisung, Ehrerweisung an den Buddha. Das erste Wort einer längeren Formel am Anfang jeder buddhistischen Zeremonie. Aber für mich persönlich bedeutet Namo mehr als nur dem Buddha selbst Ehre zu erweisen. Es ist auch eine Ehrerweisung an die Mühen, die er auf sich genommen hatte, um Erleuchtung zu erlangen, an die Opfer, die er gebracht hatte, als er seine Familie und sein Leben als Prinz zurückließ, an die Schmerzen und Leiden, die er als Asket durchgestanden hatte, bevor er den mittleren Pfad entdeckte. Es ist eine Ehrerweisung an die Selbstlosigkeit, mit der er 45 Jahre seines Lebens hingab, um das zu lehren, was er entdeckt hatte, um alle Menschen zu lehren, egal welchem Glauben oder sozialen Rang sie angehörten. Ein strahlendes Leuchtfeuer der Weisheit, das Männer und Frauen seit mehr als 2500 Jahren anzieht und das den Pfad erhält, der sie aus dem Leiden herausführt. Und es ist eine Ehrerweisung an die Sangha, die Gemeinschaft von Mönchen und Nonnen, die er ins Leben gerufen hat, eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben der Nachfolge seiner Lehre gewidmet haben und die diese Lehren so viele Jahrhunderte hindurch erhalten und praktiziert haben und auf diese Weise zahllosen anderen auf jenem schwierigen Pfad weitergeholfen haben. Manchmal, wenn ich voller Vertrauen bin, stelle ich mir das Wort mit einem Ausrufezeichen vor. Namo! Verkünde es laut in die Welt hinaus zum Wohle der ganzen Menschheit. Aber zu anderen Zeiten, in Zeiten des Zweifels an meiner Stärke und an meinen Fähigkeiten, das, was der Buddha lehrte, zu befolgen, zu wissen und zu leben, steht da ein Fragezeichen. Namo? Dann ist mein Geist voll Ungewissheit, auf die noch so viel Innenschau keine Antwort weiß. Ich habe Namo mit Dutzenden anderer Mönche in den großartigsten Tempeln gechantet, auf polierten Marmorfliesen kniend, vor vergoldeten, Juwelen überzogenen Statuen von überwältigender Schönheit, die im Lichte riesiger Kerzen und kristallener Leuchter schimmerten. Bei solchen Anlässen war es manchmal nur ein Wort. Seine eigene Schönheit scheinbar unbedeutend unter all dieser ehrfurchtgebietenden, aber belanglosen Herrlichkeit. Aber manchmal, wenn ich mich spät in der Nacht schrecklich verloren und voller Zweifel fühlte, habe ich allein auf dem staubigen Holzfußboden eines schlichten kleinen Tempels in einem abgelegenen Landstrich Thailands gekniet, vor einer spinnwebbehangenen Statue, die nur matt schimmerte im Licht einer einzigen Kerze. Dann hat mir vor Ergriffenheit die Stimme versagt. Ich habe Namo geflüstert und mich tief verbeugt vor etwas, das so überwältigend weit und schön ist, beinahe unfassbar. Und mein Herz und Geist wurden erhoben und meine Stärke kehrte zurück. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang dhammang sanghang namassami dve me bhikkhave paccaya samma dittiya upadaya katame dve parato chakhoso yoniso chamanasikaro ti. So, der heutige Vortrag hat den Titel Ende der Halbzeitpause und ist so ein bisschen das Kontrastprogramm zu dem letzten Vortrag, den ich gehalten habe, über die Höhenflüge der Mahayana-Philosophie und Praktiken in Zeiten des Verfalls und so weiter. Und es ist sozusagen ein bisschen meine Wiedergutmachung, der Balsam. Heute gibt es wieder echtes Gruba Ajahn Dhamma aus der Waldtradition. Dieses Intro, was ich gerade vorgelesen habe, da steckt eine bestimmte Absicht dahinter, nämlich, dass eigentlich die Form der Praxis nicht so sehr den Ausschlag gibt, sondern das, was wir damit bewirken wollen, die Ausrichtung, das ist das Wichtige. Denn in dem letzten Vortrag gab es ja auch mehrere Sachen, die mit Namo losgingen, da die Praxis, wo Leute sich auf die Kraft von Amida Buddha oder Amitabha Buddha verlassen und dann Namo Amitabha chanten oder Ehrerweisung an die Lotus Sutra, Namyo Horenge Kyo und solche Sachen. Aber unser Namo, was wir am Anfang jeder Zeremonie, jeden Vortrags, für jedes Chanting fangen wir mit Namo an. Das ist sozusagen das Feld bestellen. Wir bereiten uns innerlich vor, wir bringen uns in einen Geisteszustand, in dem eben dann die Praxis stattfinden kann. Das ist die Einleitung, das Intro. Es ist nicht die Praxis selbst. Es ist in gewisser Weise ein Bestandteil der Praxis, aber damit hört es nicht auf. Also es ist kein Bhakti-Yoga, was wir da praktizieren, sondern es ist ja die Eröffnung von dem, was da eben dann danach kommt. Die Ausrichtung, um die es im letzten Mal ging, das waren diese beiden Gegensätze. Einmal versuche ich, die Buddha-Lehre so zu praktizieren, dass ich zurückgehe zu den Wurzeln, dass ich versuche, so ursprünglich, so original wie möglich zu praktizieren. Oder habe ich die Einstellung, dass im Laufe der Zeit die Zeiten ändern sich, also muss ich auch die Praxis verändern. Das war sozusagen das Thema vom letzten Mal. Dieses zeitgemäß Praktizieren, da gab es den Begriff von Kali-Yuga oder auf Japanisch Mappo, ein degeneriertes Zeitalter, in dem Saat und Frucht nicht mehr möglich ist. Und wenn wir uns mit solchen historischen Themen beschäftigen oder scheinbar historischen Themen, dann haben wir immer diesen Kontrast oder diesen Gegensatz von Dhamma, was ja eigentlich Akaliko ist, was ja zeitlos ist, und dann zeitliche Abläufe. Die Kuba-Ajans in Thailand, die sagen immer, Dhamma degeneriert nicht, sondern was degeneriert, ist eben die Art und Weise, wie wir uns dem Dhamma annähern. Es gibt sogar eine Lehrrede, wo der Buddha ausdrücklich sagt, dass die Essenz von Dhamma, nämlich die Gesetzmäßigkeiten, dass alle Gestaltungen vergänglich sind und dass alle Dinge nicht selbst sind, das ist sogar unabhängig davon, ob das jemand entdeckt, ob da ein Buddha da ist, der diese Naturgesetzmäßigkeiten entdeckt und somit zu Wahrheiten macht. Aber die Praxis der Lehre, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Wir stellen durchaus fest, dass es heute weniger Arahants gibt als zu Zeiten des Buddha. Und das ist sozusagen in Thailand sagen sie Sasana. Sasana ist ein Wort, das wird manchmal mit Religion übersetzt, aber das trifft es nicht so ganz. Also Sasana ist die Verfügbarkeit des Dhamma. Seit der Buddha es damals entdeckt hat und seinen ersten 5 Gefährten verkündet hat und dann die 45 Jahre seiner Lehrtätigkeit und anschließend das, was draus geworden ist, das ist Sasana. Also die Verfügbarkeit, die Anwendung des Dhamma. Das Dhamma selber ist zeitlos und dann Sasana ist dieser geschichtliche Aspekt. Die Idee zu dem Vortrag und auch zu dem Titel ist mir gekommen, als ich die Einleitung einer Lungpuman-Biografie, einer thailändischen Biografie des Meisters, größten Meisters des letzten Jahrhunderts, Gründer der Waldtradition, der also durch diese Statue da repräsentiert ist. Ich habe auch noch ein Bild hier. Ajahn Chah sich die Mühe gemacht hat, diese wunderschöne Bildersammlung anzulegen. Will ich sie auch hin und wieder mal benutzen. Also das hier ist Lungpuman. Und das Vorwort dieser Biografie, da stand drin, Lungpuman Buridatto war ein Großmeister der heutigen Zeit auf dem Gebiet des Einsichtsamtes Vipassana Dura, auch Waldtradition genannt. Ihm wird große Verehrung von Seiten seiner Schüler und Anhänger entgegengebracht, wie auch von Buddhisten, die sich für Dhamma-Praxis interessieren, als herausragendem Vipassana-Lehrer zur Halbzeit dieses Buddha-Zeitalters, also zur heutigen Zeit. Das ist ein anderer Begriff, der diese zeitliche Ebene bezeichnet, Buddha-Zeitalter. Das fängt an, wenn ein Buddha erscheint und hört auf, wenn die Lehre nicht mehr vorhanden ist, wenn die verschwindet. Diese beiden Aspekte, die Zeitlosigkeit des Dhamma und diese zeitliche Ebene von Sasana und Buddha-Zeitalter, das lässt sich auch so ein bisschen anders ausdrücken, nämlich dieses Akaliko, dieser zeitlose Aspekt von Dhamma, das ist das, was uns selbst betrifft, diese subjektive Auseinandersetzung mit der Lehre. Das Zeitliche ist so dieses objektive, geschichtswissenschaftliche, statistische, könnte man sagen. Man könnte sagen, statistisch gesehen gibt es heute weniger Arahants als damals, aber statistisch gesehen, ja, das betrifft eben den Einzelfall nicht. Also zum Beispiel, wenn ich sage, die durchschnittliche Lebenserwartung heutzutage für Männer ist 79 Jahre oder vielleicht ist es ja auch schon 80 inzwischen. Ich bin jetzt 55, das heißt, ich habe noch 25 Jahre vor mir. Aber kein Mensch kann mir garantieren, dass ich morgen noch am Leben bin. Und umgekehrt, wenn ich 80 bin, heißt das ja auch nicht, dass ich dann jetzt dann die Löffel abgeben muss, sondern vielleicht werde ich auch 81. Das ist also diese statistische Ebene der Dhamma-Praxis. Halbzeit. Warum Halbzeit? Es gibt in den Suttas keine Aussage darüber, wie lange die Lehre verfügbar sein wird, aber es gibt in den Kommentaren zu allen Sammlungen und ich glaube auch zum Vinaya, die Meinung vertreten, dass die Buddha-Lehre 5000 Jahre verfügbar sein wird. Und jetzt sind ungefähr 2500 Jahre rum, deswegen eben Halbzeit. Von Ayakema war meine erste Meditationslehrerin, da habe ich gehört und sie hat es auch, glaube ich, in einem ihrer Bücher geschrieben, dass es eine Prophezeiung gibt, dass zur Halbzeit des Buddha-Zeitalters eine Phase kommen soll von 100 Jahren, wo die Lehre des Buddha-Zeitalters oder die Sasana, eben die Verfügbarkeit des Dhamma in der Welt für 100 Jahre einen Aufschwung nehmen wird, eine Blütezeit. Weil allgemein sagt man natürlich, das goldene Zeitalter war, als der Buddha selber noch da war. Da gab es eine Super-Champion-Schüler und es sind sehr viele Leute Arahants geworden und mit der Zeit wurde es immer weniger. Und dann jetzt eben in diesen 100 Jahren gibt es nochmal einen Aufschwung und danach geht es dann runter bis auf Null nach 5000 Jahren. Also das ist jetzt sozusagen diese 100 Jahre Halbzeitpause. Als Indiz wird gesagt, das ist die Zeit, wo der Buddhismus in den Westen sich verbreitet und wo auch unter der Leidenschaft sehr viele Meditierende zu finden sind. Und das Jahr 2500 buddhistischer Zeitrechnung entspricht unserem, nach der christlichen Zeitrechnung, dem Jahr 1957. Also das war dann sozusagen der Beginn der Halbzeitpause. Was gab es da an weltbewegenden Ereignissen? Nun, es gab sehr viele Feiern, 2500 Jahre in allen buddhistischen Ländern. Es gab in Burma ein Konzil, wo sie am Pali-Kanon rumgemacht haben. Nach Meinung vieler Kenner nicht unbedingt zum Vorteil. Im Jahr 1957 wurde ein Kind gezeugt, aus dem dann später der Bhikkhu Metiko wurde. Aber gut, da hat auch nicht die Erde gebebt, deswegen. So, gut, und dann ist mir eingefallen, dass wir ja eigentlich letztes Jahr zur Asala-Puja diese Münzen hier rausgegeben haben. Weil wir gesagt haben, naja, eigentlich fängt ja die Buddha-Lehre, die Sasana, das Buddha-Zeitalter nicht an im Jahr 0 oder 1, buddhistischer Zeitrechnung, denn das war ja das Parinibbana des Buddha, sondern es fängt 45 Jahre vorher an. Nämlich als der Buddha ein Buddha wurde und als er dann ein paar Monate später seinen fünf Gefährten das Dhamma vermittelt hat und die das Dhamma gesehen haben, das Dhamma in die Welt zurückgekommen ist, wo es Edle in der Nachfolge des Buddha gegeben hat, das war eigentlich der Anfang. Also ist nicht nur das Jahr 1957 der Beginn der Halbzeitpause, weil ich habe mich dann immer halt so, ja, so ein bisschen in Sicherheit gewiegt. Ne? Habe mir gedacht, naja, 1957 gezeugt, ein Jahr später geboren, habe es optimal erwischt, habe die ganzen 100 Jahre vor mir. Tja, also 1912 war eigentlich der Beginn der Halbzeitpause. Und wenn wir dann schauen, was war denn 1912? Da sind dann allerdings bedeutende Ereignisse eingetreten. Da ist nämlich Lungpo Man ein Nicht-Wiederkehrer geworden, ein Anagami in dem Jahr. Wir wissen es nicht ganz genau, wann das war. Es war frühestens im August 1912 und spätestens im Juni, Juli 1913. Also vor 100 Jahren ziemlich genau. Deswegen der Titel Ende der Halbzeitpause. Jetzt 100 Jahre später. Lungpo Man ist ein Nichtwiederkehrer geworden, er hat Dhamma gesehen, er hat die Tradition der Edlen wieder in der buddhistischen Welt etabliert. Er hat erst dann angefangen zu lehren und hat die Waldtradition etabliert. Man hätte also auch den Vortrag nennen können, 100 Jahre Waldtradition oder irgendwas in der Art. Ein ganz bekannter Mönch, Lungta Mahabua, der wurde im Jahr 1913 geboren und ist vor 2 Jahren, hat er seinen Körper abgelegt. Also der war sozusagen der Wegbegleiter dieser 100 Jahre. Der ist 98 geworden. Und viele sind der Meinung, dass mit seinem Ableben, also mit seinem Tod, kann man schlecht sagen, bei einem Arahant, der hat ja das Todlose erreicht, also als er seinen Körper abgelegt hat, als er nicht mehr da war, dass das sozusagen so die Schlussfanfare waren, dass es jetzt alles so ein bisschen auseinanderfällt. Ja, ich will also mal rekapitulieren, wie es zur Halbzeitpause überhaupt kam. Ein bisschen über Luang Phumans Situation sprechen, bevor er angefangen hat zu praktizieren, bevor er mit enormer spiritueller Kraft diesen Aufschwung ermöglicht hat, und seine Praxis auch ein bisschen beleuchten. Einige von euch wissen, dass ich an einer Luang Phuman-Biografie arbeite. Ich habe also 30 verschiedene Quellen zur Verfügung, aus denen ich schöpfe und da was das ins Deutsche übersetze. Es wird aber noch eine Weile dauern. Das ist sozusagen jetzt heute eine kleine Kostproben-Vorpremiere. Diese Vorstellung vom degenerierten Zeitalter, Mappo, Kali Yuga, ist ja nun nicht etwas, was auf Mahayana begrenzt ist. Das gibt es im Theravada ganz genauso. Obwohl wir den Pali-Kanon zur Verfügung haben und die Einstellung haben, wir wollen uns am Original orientieren, gibt es genauso im Theravada natürlich Verfallserscheinungen. Sehr viel hat damit zu tun, eben die Praxis nach außen zu projizieren, Gelehrtentum, Dhamma nicht mehr ins Herz reinzunehmen, sondern als Studienobjekt zu betrachten und zu behandeln. Und so haben wir im Theravada auch Erscheinungen, die so ein bisschen aus der Resignation entstanden sind. Die Praxis Bodhisattva-Gelübde zu nehmen, ist auch unter Theravada-Mönchen durchaus verbreitet, oder sagen wir mal, als Luang Phuman damals angefangen hat, war sie noch viel mehr verbreitet als heute. In allen Theravada-Ländern gibt es das, dass Mönche sagen, gut, ich habe es nicht drauf, ein Arahant zu werden, also dann gelobe ich, dass ich eben ein Buddha werde. Das dauert viele, viele, viele, viele Äonen länger. Dann muss ich mich jetzt nicht so reinhängen, sondern habe ja noch viel Zeit. Das ist das eine. Oder Gelöbnis, ein Pachika-Buddha zu werden. Ein Pachika-Buddha ist einer, der das Dhamma wieder entdeckt, wenn es in der Welt nicht mehr vorhanden ist. Da habe ich auch noch mindestens 2500 Jahre Zeit. Aber erstmal muss ja das Dhamma verschwinden, damit ich ein Pachika-Buddha werden kann, ein Einzelerwachter. Oder das Gelöbnis, ich will Schüler vom nächsten Buddha werden, der Hauptschüler oder irgendein Schüler des nächsten Buddhas. Das sind so die gängigen Verzögerungstaktiken, will ich mal sagen. Da gibt es einen Witz, den habe ich in Sri Lanka gehört, von einem Praktizierenden, der also die Ethikregeln einhält und immer Dana macht und Pujas macht und immer chantet, immer Namo und so weiter, um Verdienste anzusammeln, damit er in Gegenwart des nächsten Buddhas wieder geboren wird. Der Buddha Maitreya oder Maitreya, wie er also bereits namentlich prophezeit ist, der in irgendwie, was weiß ich, wie viel tausend Jahren erst kommen wird. Und dann ist also dieser gute Mensch dann tatsächlich in Gegenwart des Buddha Maitreya wiedergeboren worden. Und der Buddha Maitreya hat mit seinem Buddha-Auge gesehen, ja, du bist ein Guter, du hast jetzt über viele tausend Jahre die Ethikregeln eingehalten und immer Großzügigkeit geübt und immer Puja gemacht. Und jetzt hast du die Frucht und jetzt hast du bestimmt eine Frage, die du mir stellen willst. Und er sagt, ja, hab ich. Wie heißt der nächste Buddha? Es äußert sich darin, dass die dreifache Praxis, von der Lungpo Kampong gesprochen hat, nämlich Großzügigkeit, Ethik und Geistesentfaltung, Dana, Sila, Bhavana, so ein bisschen reduziert wird auf Dana und Sila, auf Großzügigkeit, was dann zum Teil auch ganz merkwürdige Formen annimmt, dass unheimlich viel Geld reingesteckt wird in gigantische Bauwerke. Also zum Beispiel ein Mönch, von dem bekannt ist, dass er ein Bodhisattva-Gelübde abgelegt hat, der ich weiß nicht, ob es schon fertig ist, baut den größten Glockenturm der buddhistischen Welt. Also ich war mal dort in seinem Kloster, ist eigentlich ein ganz nettes Wald, also teilweise Waldkloster. Und da war nur das Fundament, also es war sehr groß. Aber eben diese Großzügigkeit, die da geübt wird, eben immer mit diesem in die Zukunft projizieren, diese Einstellung, dass eben nicht Dana gegeben wird, um das Loslassen zu üben, als Voraussetzung für die Meditationspraxis, sondern um Verdienste anzuhäufen, die einem dann irgendwann in der Zukunft zugutekommen sollen. Also diese, ja, um die Einstellung geht es eben. Oder auch mit der Ethik. Selbst unsere ehrwürdige Damayut-Reformbewegung von der Mitte des 19. Jahrhunderts, die waren damals der Meinung, es ist nicht mehr möglich, Arahant zu werden. Und die haben ja die monastische Praxis reformiert, zurück zur strengen Einhaltung der Vinaya-Regeln, aber auch nur, um in der Zukunft eben genügend Verdienste zu haben, eben um in der Zukunft praktizieren zu können. Es hat auch unter solchen Bedingungen im Theravada in Thailand zum Beispiel Meditationspraxis natürlich noch gegeben, aber zum Teil auch, ja, die war halt das Wissen nicht mehr da, wie funktioniert es denn überhaupt? Das ist ja das, was Lungpo Man wiederentdeckt hat. Und da habe ich in einer Biografie von Lungpo Dun, der ja vor 2 Jahren mal dran war in einem Vortrag, eine nette Anekdote gefunden, wie er frisch ordiniert worden ist und Meditation gelernt hat. Das war die Meditation der 5 Kerzen. Da haben sie 5 Kerzen um sich aufgestellt und angezündet und dann rezitiert, mögen die 5 Arten von Piti zu mir kommen. Mögen die 5 Arten von Piti zu mir kommen. Piti ist also diese Verzückung, wird es manchmal übersetzt, oder Hingerissenheit oder Begeisterung oder Interesse, also dieses angenehme körperliche und geistige Erleben, was einem Schwung gibt, was eine Folge der geistigen Sammlung ist, wenn der Geist zunehmend ruhiger wird und was Ajahn Chattamala mal als Wegzehrung bezeichnet hat. Also dieser innere Zustand, der die Meditation dann leichter macht, wo es einen dann richtig vorwärts zieht. Das ist Piti. Und die 5 Arten von Piti werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, weil die nämlich nicht in den Suttas aufgelistet sind, aber im Visuddhimagga. Da gibt es also die Kudaka Piti, das kleine Piti, so ein bisschen hingerissen und ein bisschen Verzückung, ein bisschen Glück im Körper und Geist. Kudaka Piti. Dann gibt es Kanika Piti, das ist das momentane oder zeitweilige, kurzfristige Piti. Das dritte ist das Okantika Piti, das ist das herabwallende oder herabschauernde Piti, also das, Leute, die das kennen aus der Meditation, also so wie so eine Welle, die einen dann so durchspült. Das vierte ist, nennt sich Ubeka Piti, das nach oben ziehende Piti. Das ist so das Gefühl, was so von unten kommt, so eine Aufwallung, als ob es einem dann die Schädeldecke abhebt und so. Und das fünfte ist Parana Piti, das alles durchdringende Piti, was so den ganzen Körper so durchdrängt. Tja, warum hat der Buddha nichts darüber gesagt? Ich meine, die Auflistung, soweit ich das nachvollziehen kann, die könnte man so gelten lassen, die ist korrekt. Aber der Buddha selber hat diese Liste nicht gemacht. Und warum nicht? Man könnte sagen, wahrscheinlich, weil es wurscht ist. Und der andere Grund, vermute ich jetzt, ist, wenn ich jetzt da sitze und sage, so was für eine Art von Piti ist denn das jetzt? Also ist die beste Antwort, die in dem Moment kommen kann, es war ein zeitweiliges Piti, weil in dem Moment ist es nämlich weg, wenn ich da sitze und mir dann irgendwelche Gedanken mache. Weil das natürlich der Tod der Sammlung ist. Ich war vor einigen Jahren mal in der Wildnis an der burmesischen Grenze an einem Berg, das nennt sich Schwarze Schildkröte, Daudam. Und ja, da, also es ist wirklich weit weg von der Zivilisation. Da kam eines Tages eine Frau mit einem Allradfahrzeug an und wollte ein Gespräch mit dem Seniormönch haben. Gut. Da brauchte er natürlich einen Anstandswauwau, einen Mönch, der dabei sitzt. Und das war in dem Fall ich. Deswegen habe ich die ganze Story mitgekriegt. Die Frau hat gesagt, ja, sie hat Ubeka Piti, Und das ist die vierte Vertiefung. Und sie möchte jetzt wissen, was sie weitermachen soll. Also eine Anmerkung dazu, also das Wort Upega, das ist auf, nach oben strebende, das, wenn man das auf Thailändisch ausspricht, das klingt fast genauso wie Upeka. Upeka und Upeka. Also es klingt fast genauso. Vielleicht kam daher die Idee, dass dieses Piti was mit der vierten Vertiefung zu tun hat. Also in der vierten Vertiefung gibt es kein Piti mehr nach den Schriften. Und es gibt natürlich verschiedene Preiskategorien von Jhanas, ne? Wenn wir so die verschiedenen Bücher lesen. Der Senyamanich damals war damals Anhänger von Ajahn Brahm, der nun Jhana eine sehr hohe Maßstab, sehr hohe Messlatte anlegt. Und da kommt jetzt eine Frau, eine Laienanhängerin und fragt ihn, ja, wie geht's jetzt weiter nach der vierten Vertiefung? Da war der ein bisschen, wusste auch nicht so recht, was er sagen sollte. Und dann sagt er, naja, mal so aus gerade wohl, naja, versuch halt mal länger zu sitzen. Sagt sie, nee, das geht nicht. Halbe Stunde, dann tun mir die Knie so weh, da kann ich nicht länger sitzen. Also es war offensichtlich ein viertes Jhana der niedrigeren Preiskategorie, was sie gemeint hat. Und dann fragt er, ja, wie machst du denn das, dass dieses PT kommt? Er sagte, ja, mein Lehrer, der hat gesagt, ich soll mich hinsetzen und immer so machen. So 10 Minuten immer so auf die Schenkel klopfen. Und wenn er das mal macht und euch dann wieder still hinsetzt, dann kribbelt es tatsächlich im ganzen Körper. Aber ich vermute, dass mit PT eigentlich was anderes gemeint ist. Also das ist nur mal ein kurzer Ausflug, bevor ich jetzt mit Longpo Man einsteige. Das ist also auch im Theravada natürlich, selbst wenn die generelle Linie ist, zurück zu den Wurzeln. Und was hat denn der Buddha gelehrt? Dass das nicht immer so klappt, wie man es sich vorstellt. Insbesondere wenn Lehrsysteme dann damit reinspielen, wir jetzt in diesem Fall, die so auf Kategorien und Systematiken basieren und eben dieses scholastische, dieses Gelehrtentum als äußeren Rahmen sozusagen verwenden und nicht so sehr setz dich hin und mach. Ja, Longpo Sau hat gesagt, ist der Lehrer von Ajahn Man gewesen, rezitiere in deinem Geist Buddho Buddho und dann schau mal, was passiert. Also der hat nicht irgendwelche großartigen Theorien vorher verkündet, was dann alles passieren soll. Und diese ganze Liste von Stadien und Stufen und Arten, mit dem man sich intellektuell schön beschäftigen kann und natürlich auch unter Umständen was einbilden kann dann. Im Gegenteil, und Bussau hat so wenig wie möglich gesagt, damit die Leute sich eben nicht irgendwas einbilden, sondern wirklich das beobachten, was in ihrem Geist und Körper in dem Moment passiert, was da los ist. Resignation. Ich weiß, habe gehört, dass der ehrwürdige Gunaratana, ein sehr respektierter singhalesischer Meditationsmeister und Meditationslehrer, der in den USA lebt, der musste, als er Novize war, sich verstecken und heimlich meditieren, weil es war absolut verpönt bei ihm in seinem Kloster, da seine Zeit mit Meditation zu verschwenden. Und auch in Thailand galt es auch eben als Zeitverschwendung. Und vielleicht haben einige von euch, die gerne diesen Eintritt in den Strom des Dhamma von Longpo Thun lesen, sich gewundert, warum er so eindrücklich eigentlich schon in seinem Vorwort darauf hinweist, dass eben Dhamma noch verfügbar ist. Der erhabene Buddha lehrte klar und nachvollziehbar, wie man in den Strom des Dhamma eintritt. Zu seiner Zeit praktizierten seine Anhänger in Übereinstimmung mit dem edlen achtfachen Pfad und erlangten die Erwachensstufen. Wenn wir das gleiche Ziel erreichen wollen, müssen wir die Lehren des Buddha genau befolgen und wir werden in den Strom des Dhamma eintreten, genau wie die Leute zu seiner Zeit. Was die Erwachensstufen in der Vergangenheit waren, sind sie auch heute noch und werden es immer sein. Gegenwärtig kennen, erkennen und verstehen Stromeingetretene das Dhamma ganz genauso wie jene zur Zeit des Buddha, wobei Nationalität, Sprache, Geschlecht, Alter oder gesellschaftliche Stellung keine Rolle spielen. Der Pfad zur jeweiligen Ebene des Dhamma ändert sich nicht mit der Zeit, also Akaliko. Zeitlos. Es ist die Lehre, die durch die Praxis bestätigt wurde. Der Weg, die Frucht und Nibbana ändern sich nicht gemäß dem unterschiedlichen Verständnis der Menschen. Auch sind sie nie veraltet. Jemand, der sagt, dass es die Erwachensstufen heutzutage nicht mehr gibt, ist blind. Lass nicht zu, dass ein Blinder dein Lehrer ist. Der Weg zu Nibbana ist immer noch möglich. Also ich habe mich damals ein bisschen gewundert, warum er das so betont, weil als ich da mal in Berührung gekommen bin, da war eben die Wahltradition etabliert, da war das selbstverständlich, dass die Praxis heute noch möglich ist. Aber zur Zeit, als Longpo Man angefangen hat, war das eben anders. Einige Jahre nachdem er ein Anagami geworden ist, 1924 ungefähr war das so, da gab es eine Sima-Feier, so wie bei uns, mit diesem Kügelchen versenken im Boden. Das erste Tamayut-Kloster in der Stadt Udon Thani in Wat Bodhisompon. Und da gab es einen sehr hochrangigen Mönch in der Sangha-Hierarchie, Tanjaukun Mahaviravong. Und er hatte den Vorsitz und Longpo Man war auch eingeladen. Als sich die Abendkühle herabsenkte, brachte Prakun Somdet, also dieser hochrangige Mönch, zwei oder drei Mahas, das sind so Pali-Gelehrte, aus Bangkok zu einem Gespräch mit Longpo Man mit. Er wollte, dass jene hochgebildeten Mönche Longpo Man in die Enge trieben. Keiner jener Mahas, jener Studienmönche, verbeugte sich vor Longpo Man, wie es sich angesichts seines Ordensalters gehört hätte. Sie hielten sich wohl für etwas Besseres. Als Mönche, die zu Tanjaukun gehörten, als Mahas, als Gelehrte, die sich im Tipitaka, im Pali-Kanon auskannten. Im Gegensatz zu den Waldmönchen, die immer nur mit geschlossenen Augen dasaßen. Es war unwahrscheinlich, dass die Waldmönche sich ebenso gut und gründlich im Dhamma auskannten. Zunächst erkundigten sie sich zum gegenseitigen Kennenlernen nach dem »Wie geht's?« Als der Höflichkeit Genüge getan war, stellten jene Mahas Longpo Fragen. Beruhend auf der Tatsache, dass der Ehrwürdige Erfahrung mit der Entfaltung von Samadhi hat, möchten wir den Ehrwürdigen zum Thema Kasina befragen. Kasina ist ein Meditationsobjekt, eine Qualität, auf die man sich konzentriert. Es kann eine Farbe sein, es kann Festigkeit sein, das Erdelement oder Hitze oder Bewegung, Licht, solche Dinge, auf die man sich dann einspitzig konzentriert. Diejenigen, die Wieso die Magga gelesen haben, wissen natürlich, dass die Meisterschaft in den Kasinas zu den übersinnlichen Fähigkeiten führt. Also wenn ich diese Farbkasinas und Lichtkasinas voll drauf habe, dann kann ich sozusagen eine mentale Lasershow projizieren, kann ich Hologramme rumschicken oder wenn ich das Erdelement beherrsche, dann kann ich schweben oder wenn ich das Wasserelement beherrsche, kann ich in den Erdboden eintauchen. Alles, was so in den Schriften genannt ist. Und das war natürlich die Praxis der vorbuddhistischen Rishis, der Meditierenden, die eben nur Geistesruhe, aber keine Einsicht hatten und die solche übersinnlichen Fähigkeiten drauf hatten. Und das war natürlich verpönt. Also wenn Sie haben mich also zum Thema Kasina befragt, auf welche Weise der Ehrwürdige sich auf Kasinas fokussiert, etwa auf das Erdkasina, Wasser, Wind, Feuer oder die Farbkasinas Gelb, Rot, Weiß und so weiter. Wie verhält es sich damit? Wie benutzt sie der Ehrwürdige als Fokus? Wir bitten um Erläuterung. Die Frage war wie eine Examensfrage gestellt. Die Mahas hofften, Longpo Man würde ihnen in die Falle gehen und ihnen den Beweis dafür liefern, dass er und seine Schüler in ihrer Praxis nicht mehr auf dem Weg der Buddha-Lehre waren. Also wenn er gesagt hätte, ich praktiziere das so oder ich praktiziere das so, dann hätte er praktisch die Voraussetzungen dieser Frage ohne weitere Qualifikation akzeptiert und also wäre auf jeden Fall eine Antwort gewesen, wo sie ihn dann hätten festnageln können. Longpo Man musste sich eine Antwort nicht erst überlegen. Er gab auf der Stelle zurück. Oh ja, das sind auch Kasinas, auf die man äußerlich starren kann. Aber es sind die Kasinas der Waldrishis. Was die Kasinas des Buddha betrifft, so will er, dass wir nach innen blicken, in unseren Körper. Wenn wir zum Beispiel auf Feuer fokussieren, dann betrachten wir das innere Feuerelement. Fokussieren wir uns auf Wasser, dann betrachten wir Blut, Galle, Eiter, Schleim. Bei Erde betrachten wir Haare, Borsten, Nägel, Zähne. Und Wind ist das Ein- und Ausatmen, die Winde der Ausscheidung, Winde im Bauch, auf- und absteigende Winde. Auch wenn wir auf Farben starren, dann genau in unserem Körper hier. Rot ist Blut, Gelb ist Eiter, Weiß ist Knochen, Grün ist Galle. Wir betrachten sie als Elemente des Widerlichen, der Fäulnis, als etwas Vergängliches, nicht mein Selbst, nicht das eines anderen. Das sind die Kasinas des Buddha, der frei ist von Trübungen. Wer auf andere Weise außerhalb des Körpers fokussiert, macht es gewiss noch nicht richtig. Die gelehrten Mahas, die Fragesteller, waren völlig verblüfft. Sie hatten nicht gedacht, dass es so eine Wendung nehmen würde. Außerdem hatte die Reihe von Fragen und Antworten hier bereits ihren Gipfelpunkt erreicht. So etwas war nirgendwo in den Schriften zu lesen. Sie alle waren bereit, sich zu ergeben. Keiner wagte es, weitere Fragen zu stellen. So, das war jetzt nur ein kleiner Ausflug, um mal zu verdeutlichen, dass dieser Respekt, der der Waldtradition und den Kuba-Achans entgegengebracht wird, heute eben damals überhaupt nicht der Fall war. Das waren Außenseiter, die da mit geschlossenen Augen im Wald sitzen. So, die Schriften waren natürlich damals auch zur Verfügung. Aber jetzt knüpfe ich an Michaels Frage von neulich. Schön und gut, Lumpu Tun sagt, wir sollen nicht nur in Samadhi sitzen, sondern wir sollen auch kontemplieren. Aber wie macht man das? Das war die Frage und das war genau die Sache, wie man die Suttas, die ja Rahmenrichtlinien sind für die Meditation, dann im konkreten Fall anwendet. Und das Eingangszitat auf Pali, auf Deutsch: Es gibt zwei Bedingungen fürs Entstehen von richtiger Ansicht. Welche zwei? Die Äußerung eines anderen und weise, gründliche Aufmerksamkeit. Die Äußerung eines anderen könnte man sagen, das sind die Lehrreden, die der Buddha uns überliefert hat, aber um die als Äußerung eines anderen verwenden zu können, muss man schon wirklich sehr weit fortgeschritten sein, sehr hohe Paramis haben. Es ist viel einfacher, wenn wir einen haben, der den Pfad gesehen hat, der da mal gesehen hat und der uns das vorlebt. Und das hatte der Lumpu-Mann eben nicht zur Verfügung. Und jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen und den Stecker rausziehen, sonst haut es uns das Telefon kaputt. Ja, Herrnschot ist so ein bisschen dritte Welt. Also bei uns ist das Telefonkabel hängt in den Kirschbäumen. Und da schlägt immer gern mal der Blitz ein. Ich habe letztes Jahr mal einen Vortrag gegeben über den Darshan-Effekt, also wie inspirierend das sein kann, wenn man eben einen verwirklichten Meister vor sich sitzen hat und wie das einen in der Praxis voranbringen kann. Bei meiner Forschungsarbeit, so die verschiedenen biografischen Quellen zu Lumpu Mann auszuwerten, habe ich festgestellt, es gibt zwei Kategorien. Die einen, das sind so die Hagiografien, das sind so heiligen Geschichtchen, wo Lumpu Mann auf einen Podest gestellt wird, so wie er bei uns auf eine Statue auf einem Podest ist, so als Objekt der Verehrung und allerdings schon ziemlich weit außer Reichweite gerückt ist. Aber ich persönlich finde es inspirierender, Biografien zu lesen, die ihn ein bisschen mehr als Menschen schildern. Also das extreme Beispiel war, er hatte bereits im Mutterleib perfekte Achtsamkeit und solche Sachen. Und je länger die Erinnerung zurücklag an den Meister, vieles war ja von seinen Schülern dann aufgeschrieben, desto ja, mehr wird sein Bild verklärt oder auch verzerrt, könnte man sagen. Also das extremste Beispiel war einer seiner engsten Aufwärter in den 40er Jahren und hat dann dabei erst seine Biografie, seine Memoiren geschrieben, also Ende der 90er Jahre. Und die besten Quellen sind die von Lumpu Wiriang, der das zeitgleich am selben Tag noch aufgeschrieben hat. Und dann haben wir natürlich Biografien von seinem Lehrer, Lumpu Sau. Und da ist natürlich Lumpu Mann in den Lumpu Sau-Biografien nur die Nummer 2. Das ist Lumpu Sau, war sein Lehrer. Der war auch kein Edler zu der Zeit, aber er war einer, der bereits mit dem Leben im Wald, mit den Dutanga-Übungen experimentiert hat, der bereits mit Samadhi experimentiert hat. Und in einer Lumpu Sau-Biografie fand ich ein Kapitel, wo drin stand, dass Lumpu Mann als junger Mönch ziemliche Schwierigkeiten hatte. Also es sind 30 verschiedene Bücher, die ich auswerte, und nur in einem dieser Bücher stand das Folgende drin. Es war wohl im Jahr 1897, als Lumpu Mann Buridatto noch ein frisch ordinierter Mönch mit etwa 4 Regenzeiten war. Da hielt er sich beim großen Lumpu Sau Kantasilo auf und praktizierte Dhamma mit ihm. Der große Lumpu war dort Abt. Lumpu Mann war ein junger Mönch am Anfang seiner Praxis. Sein Herz schlug wohl noch Purzelbäume, sprang ständig hin und her und segelte davon. der Natur eines Menschen im jungen Alter entsprechend. Das Herz war mit dem Dhamma noch nicht vertraut, noch nicht gefestigt. Der Wunsch, das Mönchstraining zu verlassen und das Laienleben zu führen, entstand in ihm und gewann an Stärke, mehr als er aus seinem Herzen verbannen konnte. Lumpu Man traf also eine Entscheidung. Er besorgte sich Laienkleidung und die Gebrauchsgegenstände des Alltags. Er wartete auf eine passende Gelegenheit, richtete eine Schale nach den Gepflogenheiten her mit Blumen, Räucherstäbchen und Kerzen, um dem großen Lumpu seinen Wunsch kundzutun und ihn um Entlassung aus der Übung zu bitten. Aber aufgrund der Paramis, also der spirituellen Tugenden, die Lumpu Man in früheren Leben erworben hatte, war es ihm bestimmt, ein edler Schüler des Buddha zu werden, der die Wahrheit weit und breit verkünden kann. Oder vielleicht hat der große Lumpu, also Lumpu Sau, das Herz und die Zukunft seines Schülers erkannt. Oder beides zusammen. Als Lumpu Man mit seinem Wunsch an ihn herantrat, erhob der große Lumpu keinen Einwand. Er sprach mit leiser, ruhiger Stimme, wie es seinem Charakter entsprach. Wenn du entroben willst, dann entrobe eben. Ich verbiete es dir nicht und will dich auch nicht festhalten. Aber ich bitte dich nur um eines und lege dir Folgendes ans Herz. Unsere Geburt als Menschen hat uns ermöglicht, der Buddha-Lehre zu begegnen. Und das ist etwas überaus Schwieriges. Wenn wir also schon das Glück haben, als Menschen geboren zu sein, speziell auch noch als Mann, der ordiniert werden konnte und bereits dieses makellose, gelbbraune Gewand des Buddha trägt, dann bitte ich dich, diese wunderbare Gelegenheit nicht wegzuwerfen und verstreichen zu lassen, ohne wenigstens einen Nutzen davon mitzunehmen. Dass wir ordiniert worden sind und Dhamma praktizieren, das sind unsere Paramis. Wir sind vielleicht noch nicht so weit, dass wir Pfad, Frucht und Nibbana verwirklichen können, aber wir tragen dazu bei, unser Inneres auf einem guten und schönen Weg, der uns zur Verfügung steht, zu schulen und reifen zu lassen. Aus diesem Anlass, da du entroben willst und den Mönchsstand verlassen willst, bitte ich dich, dass du dich noch 7 Tage mit voller Kraft der Praxis hingibst, um Paramis aufzubauen und anzusammeln, die zu deinem persönlichen Wesenszug gehören werden. Egal, was du danach machst, du wirst ein Leben haben, das erfolgreich, hell und klar ist. Ich bitte dich, in diesen 7 Tagen vor deinem Entroben mit Striktheit und Eifer Geh- und Sitzmeditation zu praktizieren. Bringe all deine Fähigkeiten voll zum Einsatz. Beschütze all deine Sinnestore, mach dein Erleben zur Ethik, Sammlung, Weisheit. Bringe deine Energie voll zum Einsatz, denn dies ist deine letzte Gelegenheit dazu. Wenn du erst einmal das Laienleben führst, wirst du nicht mehr auf solche Weise praktizieren können, weil das Laiendasein rastlos ist. Man muss sich ständig abstrampeln und kann nicht mehr in der Stille anhalten. Es ist überaus schwer, als Laie die Gelegenheit zur Meditation zu finden, ganz anders als in diesem Leben in Hauslosigkeit. Diese 7 Tage sind deine letzten Tage als Mönch. Ich bitte dich also, deine Bemühungen noch zu steigern mit vollem Einsatz. Halte die Dutanga-Übungen mit höchster Strenge ein. Eine Mahlzeit als Standard, das stetig Sitzen bei Tag und Nacht, ohne den Körper hinzulegen, und der Aufenthalt an einer Leichenverbrennungsstätte zum Beispiel. Ich möchte, dass du meiner Bitte 100%ig nachkommst. Wir warten, bis die 7 Tage vorbei sind, und dann reden wir nochmal über das Entroben. Lumpu Man war höchst erfreut, weil die Aussicht auf das Entroben und das Laienleben in Reichweite herangeschwebt kam. Nur noch diese 7 Tage. Daher war er fest entschlossen, den Worten des Meisters Folge zu leisten, also vollen Einsatz zu bringen im Tausch für das Entroben. Er verbeugte sich und machte sich mit Volldampf an die Praxis, ohne jegliches Erschlaffen. Jeden Tag nach der Mahlzeit verließ er die Gruppe und meditierte in der Ordinationshalle eines verlassenen Klosters. Erst am Abend kehrte er wieder in sein Stammkloster zurück. Als die 7 Tage wie vereinbart verstrichen waren, rief Lumpu Sau seinen Schüler zu sich und fragte, ob er nun lieber entroben wolle oder nicht. Falls er entroben wolle, könne er das tun. In den 7 Tagen hatte sich Lumpu Man voll eingesetzt, die Dutanga-Übungen strikt eingehalten. Eine große Entschlossenheit auf dem Weg des Dhamma stieg in ihm auf. Er kontemplierte die Unbeständigkeit und Ungewissheit des Lebens, in dem keine wahre Essenz zu finden ist, nur ein Herumirren, ein Greifen nach Dingen, die keine Essenz haben, keinen Kern, das zum Weiterkreisen in Alter, Tod und Geburt im Leidenskreislauf führt. Da gibt es kein Ende. Diese Gedanken erweckten starke Ergriffenheit in ihm. Als er dies wiederholt und gründlich kontempliert hatte, hörte er mit dem Gedanken an das Entroben auf und fasste von sich aus den Entschluss, darum zu bitten, in der Hauslosigkeit bleiben zu dürfen. Er wollte sich mit Haut und Haaren der Praxis hingeben, sein Leben der Praxis widmen und nie mehr um Entrobung bitten. Lupusau war sein Lehrer. Das heißt, er hat ihm beigebracht, Vinaya, wie man die asketischen Übungen einhält, wie man Dutanga im Wald geht, Samadhi. Aber er war selber kein Edler. Er wusste auch nicht, wie es funktioniert, den Pfad zu entdecken. Sie hatten damals gehört, dass es in Luang Prabang in Laos verwirklichte Meister noch geben soll. Hat es wahrscheinlich vorher auch gegeben, aber sie sind dann so ums Jahr 1900 beide dahin gewandert, haben aber niemanden gefunden, der ihnen noch irgendwie was hätte beibringen können, was Neues. Ein paar Jahre später ging Lung Poman dann nach Bangkok. Bemerkenswert ist daran, dass er 10 Jahre lang bei seinem Lehrer war, obwohl der nun auch keiner war, der ihm ja, das Dhamma zeigen konnte oder wie man da hinkommt, aber er fand es doch sinnvoll, 10 Jahre bei dem zu bleiben. Also die Verpflichtung ist, dass man 5 Jahre bei einem Lehrer bleibt. Das muss noch nicht mal unbedingt derselbe sein. Man kann ja auch die Lehrer dann wechseln innerhalb dieser 5 Jahre. Aber Lung Poman hat dieses Nisaya, dieses Mentorenverhältnis so ernst genommen, dass er sich erst auf den Weg gemacht hat, als er 10 Jahre Mönch war. Dann war er praktisch schon Ajahn, ein Therer. Ist dann nach Bangkok gegangen, hat dann im Jahr 1904 ungefähr bei Thanjaukun Upali, das war auch ein Mann aus Ubon, aus einer adeligen Familie her. Der hat so auch so Sangha-mäßig Karriere gemacht und war ein Studienmönch. Hat ihm dann beigebracht, wie man gute Dhamma-Vorträge gibt, hat ihm ein bisschen Dhamma-Theorie beigebracht, aber konnte ihm natürlich auch nicht zeigen, wie man ein Edler wird. Es war sozusagen der zweite Lehrer von Lung Poman und zugleich sein erster Schüler. Das Interessante, als der dann Lung Poman Dhamma verwirklicht hat, gesehen hat, nicht Wiederkehrer geworden ist, war Thanjaukun Upali sein erster Schüler. Lung Poman, ein erster Lehrer, kam dann später so an dritter, vierter Stelle ungefähr. Etwa ums Jahr 1908 ging Lung Poman dann nach Burma, weil er auch gehört hat, dass es in Burma gute Meditationslehrer gibt, mit einem anderen Mönch, den er in Bangkok kennengelernt hat, der auch Mann hieß, Bunman hieß der. Die zwei also zusammen nach Burma gewandert. Sie wanderten bis zur Savedagong-Reliquie, also so sprechen die Thais das Wort Schwedagong aus. Schwedagong-Pagode in Yangon, in Rangoon, in der Hauptstadt von Burma. Der große Tantra Ajahn, also Lung Poman, suchte auch nach einem Meister und probierte etliche Meditationslehre aus. Er hatte viele Fragen zur Praxis auf dem Weg des Herzens, aber die Antworten, die er erhielt, stellten ihn nicht zufrieden. In der Folge verbrachte seine Gruppe die Regenklausur in einem kleinen Kloster auf einem Berg bei der Stadt Malameng oder Molamyain oder wie man das immer dann ausspricht. Andere Quelle sagt, dem Hörensagen nach sollen die Ajahns in Burma sehr bewandert im Lehren und Praktizieren von Meditationsmethoden sein. Lung Poman hakte nach, warf Fragen auf, fragte alles Mögliche, aber die Antworten stellten ihn noch nicht zufrieden. Ist jetzt Zitat von Lung Poman. Es entsprach dem, was ich bereits praktizierte, ging nicht darüber hinaus. Ich stellte zwar immer höhere Fragen zur Praxis auf dem Weg des Herzens, aber ich hatte ja auch keine Weisheit. Ich konnte sie ja nur meinem Wissen entsprechend fragen. Keinesfalls fragte ich sie, um sie auszutesten, wie all die Angeber, sondern um mich selbst zu verbessern. Als ich nichts mehr wusste, wonach ich noch hätte fragen können, und die Fragen sich auf dem Gebiet des schon Bekannten bewegten, war ich ratlos und sah keinen Sinn und Zweck mehr darin, noch länger zu bleiben. Also diese Passage spricht schon ein bisschen dieses philosophische Dilemma an, was angeblich auf Sokrates zurückgehen soll aus der griechischen Philosophie. Wie kann ich nach etwas suchen, was ich nicht kenne? Oder wenn ich es gefunden habe, woher weiß ich dann, dass ich es gefunden habe? Weil ich kenne es ja nicht. Tja, interessante Frage, ne? Wie kann man überhaupt etwas suchen, was man nicht kennt? Also generell etwas zu suchen, etwas haben zu wollen, notwendig ist, dass man vorher einen Mangel festgestellt hat, dass da ein gewisses Begehren da ist. Also ich will irgendwas haben, was ich jetzt nicht habe. Um einen Mangel festzustellen, das liegt ja nicht an den Dingen selber, sondern an der Person, die eben diesen Mangel feststellt. Also wenn ich zum Beispiel einen Schrank aufmache und da sind 3 Gläser Marmelade drin und ich wäre aber der Meinung, es gehören 4 da rein, dann stelle ich einen Mangel fest. Wenn ich nicht der Meinung bin, dass 4 sein sollen, sondern 3, dann stelle ich keinen Mangel fest. Aber dieser Mangel ist ja nun nicht kein weißes Loch oder ein schwarzes Loch, sondern der hat ja einen Rand außenrum. Das heißt, meine ganzen Konditionierungen, die zu dieser Suche, zu dieser Frage führen, mein Begehren hat eine gewisse Struktur. Das heißt, das, was ich suche, ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es muss da irgendwie reinpassen. Also wenn ich zum Beispiel Samadhi haben will, dass mein Geist sich beruhigt und ich habe irgendwie gelesen, dass Piti ein Symptom ist von einem beruhigten Geist, dann passt eine Methode, wo ich da sitze und 5 Kerzen anzünde und sage, möge Piti zu mir kommen, nicht in dieses Loch rein. Oder wie bei einem Puzzle, ne? Also ich weiß zwar nicht, was da jetzt rein muss, aber ich weiß zumindest von den Teilen, kann ich schon ein paar aussortieren, die da nicht reinpassen. Und dann muss irgendwie ein Bild dabei rauskommen. Also es muss eine gewisse Funktion erfüllen. Das heißt, wenn ich auf der Suche bin nach einem Weg aus dem Leiden heraus, ja, dann muss die Antwort irgendwas damit zu tun haben, das Leiden zu reduzieren. Das muss etwas Subjektives sein, es muss etwas mit mir zu tun haben. Wenn ich zum Beispiel vom Buddha gesagt kriege, du musst verstehen, die Sankharas, die Bedingungen für dein Dasein sind. Alle Sankharas sind vergänglich, alle Bedingungen sind vergänglich. Dann muss ich irgendwie eine Antwort haben, die dazu passt. Was sind jetzt eben diese Bedingungen für mein Dasein, für mein Ich, für die Position, die ich in meinem Erleben, in meiner Welt einnehme? Wenn mir jemand sagt, Sankharas sind grau und haben einen schwarzen Punkt in der Mitte, dann passt dieses Puzzleteilchen nicht so ganz zu der Frage, weil das vielleicht nicht dazu beiträgt, mein Leiden zu vermindern. Das war jetzt kein Beispiel, was ich aus der Luft gegriffen habe. Das gibt es tatsächlich. Lumpu Wan, der war nicht ganz so höflich. Also Lumpu Man hat ja gesagt, dass ich da keine vernünftigen Antworten gekriegt habe, lag daran, dass ich nicht die richtigen Fragen gestellt habe. Lumpu Wan, der war etwa 10 Jahre später, war auch ein Schüler von Ajahn Man in Burma, zusammen mit einem anderen Meister namens Lumpu Dö. Lumpu Wan sagte über die burmesischen Mönche, denen er begegnet war, wenn sich die burmesischen Mönche über Dhamma unterhalten, sprechen sie gerne vom überweltlichen Geist, dem überweltlichen Pfad und der überweltlichen Frucht. Denn in ihrem Land ist es üblich, die Landkarte zu lehren, Abhidhamma, das Studium der Theorie zu betreiben. Wenn sie also so gerne über Dhamma der überweltlichen Stufe sprechen, dann reden sie nur über das, was sie nach ihren Texten auswendig gelernt haben. Ob ihr Geist auch überweltlich ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Jene Mönche studieren nur die Landkarte. Sie lernen nicht, auch die Landschaft zu studieren, wie wir Kamatana-Mönche es tun. Kamatana ist ein Wort für Meditation, bedeutet wörtlich Arbeitsplatz. Und diese Arbeit muss im eigenen Erleben stattfinden, im eigenen Herzen. Und wenn ich eine Landkarte habe, dann ist das etwas Äußerliches. Also die Landkarte zu studieren kann vom Prinzip her dann eben dieses Puzzleteilchen nicht sein, solange ich das dann nicht auf mein eigenes Erleben anwende. Also ich will auch nicht behaupten, dass es keine Meditationsmönche in Burma gibt. Also mit Sicherheit gibt es auch dort welche, die nicht nur die Landkarte studieren, sondern auch anwenden. Aber die man mal so trifft, die bekannten Mönche, die dann irgendwelche berühmten Lehrer sind, das ist tatsächlich so, dass das meistens welche sind, die eine sehr große, ausführliche Landkarte haben, die man dann studieren kann. Ich war mal vor ein paar Jahren mit einem westlichen Mönch, Ajahn Tiradamo, in Malaysia unterwegs, als sein Aufwarter für ein paar Tage. Und da waren wir in einem Meditationszentrum, Kloster, die auch eben so auf Studium und so weiter gestanden sind, aber auch meditiert haben. Und da hat er dann einen Vortrag gehalten, wo er erzählt hat, wie er mal in einem Meditationsretreat sehr viel mit Abneigung zu tun hatte und wie ihn das gequält hat und wie schwierig das war, das loszulassen. und wie es ihm dann doch endlich gelungen ist. Und dann gab es da einen Anagarika unter den Zuhörern, der hat dann etwas vorlaut gefragt, ja, aber warum hast du denn nicht einfach das als seelenlose, eigentümerlose Geistesfaktoren angeschaut und einfach losgelassen? Das war wieder so eine Landkartenantwort. Da hat Ajahn Theeradamo nur gesagt, wenn du das kannst. Gut, aus Burma zurück ist Lumpuman dann in eine Höhle gegangen, die hieß auch Bing-Höhle. Es gibt ja in der Fränkischen auch eine Bing-Höhle. Und hat da alleine meditiert. Der Meditationsaufenthalt in der Bing-Höhle ganz allein war eine Phase der Praxis, die viele Resultate zeigte. Aber es wurde noch keinerlei Weisheit erlangt, die zu einem Ort der Gewissheit hätte werden können. Lumpuman erzählte, ich hatte Praxis ohne Ablenkung hinter mir. Der Geist hatte innere Stille bis zum Äußersten erlangt. Die Abgeschiedenheit ging bis zum Äußersten. Die Sitzmeditation ging bis zum Äußersten. Der Aufenthalt in Höhlen ging bis zum Äußersten. Aber die Zweifel war ich noch nicht losgeworden. Nachdem sich Lumpuman ausreichend lange in der Bing-Höhle aufgehalten hatte, kehrte er nach Wat Liap zurück in das Kloster des großen Lungpu Sau, seines Lehrers. Das war damals noch ein stiller, ruhiger Ort, nicht so geschäftigt wie heutzutage. Also Wat Liap liegt heute mitten in der Stadt. Es ist inzwischen die Stadt Ubon drumherum gewachsen. Wann immer Lumpuman sich beim großen Lungpu Sau aufhielt, egal bei welcher Gelegenheit, dann verhielt er sich ihm gegenüber wie ein neu ordinierter Mönch und kümmerte sich respektvoll in jeder Hinsicht um ihn. Vom Waschen der Schale angefangen, über das Ausleeren des Spucknapfes, das Vorbereiten des Sitzes, Offerieren von Badewasser und Massage, bis zum Aufwarten in allen Belangen, verrichtete er alles wie stets zuvor. Man hatte den Eindruck, dass dieses Lehrer-Schülerpaar ein besonders inniges Verhältnis verband. Es wurde fortan auch zum Modell und Vorbild für das Lehrer-Schüler-Verhältnis in der Meditations- und Praxistradition bis zum heutigen Tag. Also das mit dem Offerieren von Badewasser und Massage fällt bei uns weg, aber den Rest machen wir auch. Das Badewasser deswegen nicht, weil das kommt also aus dem warmen Wasserhahn, da muss man nicht irgendwie noch was speziell offerieren. Das betone ich deswegen, weil diese Äußerlichkeiten, dieses Aufwarten, dieses Korvat, dieses Training ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Waldtradition, in der Meditationstradition. Und wenn hier Mönche zu Besuch kommen, wir erkennen immer so auf den ersten Blick, ob die Leute ein entsprechendes Training bekommen haben oder nicht. Und zum Beispiel Ajahn Dan, bei dem ich mal war und den wir hoffentlich auch mal zu Besuch kriegen, der hat immer wieder betont, er klipp und klar, ohne dieses Training, ohne diese Kleinigkeiten wäre er nicht dahin gekommen, wo er heute ist. Und naja, er ist schon ziemlich weit gekommen in seiner Praxis. Also, er ist zurück nach Wat Liap, hat dort weiter praktiziert und da hat sich dann so allmählich was angebahnt, was darauf hingedeutet hat, dass es jetzt so langsam in der Praxis vorwärts geht. Er hatte schon fast 20 Regenzeiten als Mönch. Das muss ich mir vorstellen. Hat sich seinem Lehrer gegenüber wie ein junger, frisch ordinierter Mönch verhalten, immer noch diese Bescheidenheit, hat 20 Jahre lang gesucht, er hat inzwischen wohl auch guten Samadhi, nicht mehr diese Probleme wie am Anfang gehabt. Und dann hatte er eines Nachts einen Traum, er hat immer versucht beim Einschlafen so lange wie möglich die Achtsamkeit aufrechtzuerhalten, er wusste möglicherweise im Traum, dass er träumt oder zumindest konnte er sich dann anschließend klar erinnern und hat also den als einen prophetischen Traum betrachtet und auch erzählt und also diese Geschichte, die fehlt in keiner Biografie. Er hat also geträumt, dass er aus einem Dorf heraus wandert und dann auf ein Walddickicht trifft, wo er nicht durchkommt und da lag dann ein umgestürzter großer Baum, ein sogenannter Lebensbaum, Don Chad auf Thai. Ein Lebensbaum und dann ist er, wo die Äste abgebrochen waren und er stand dann auf diesem Baum und da kam ein weißes Pferd vorbei und ist dann stehen geblieben und er ist auf das Pferd gestiegen. Also weiße Pferde sind in Visionen sehr beliebt, also auch die Stories, die wir hier manchmal erzählt bekommen und interpretieren sollen. Da kommen hin und wieder weiße Pferde vor. Er ist mit diesem Pferd über ein weites Feld galoppiert und dann hat er eine Palikanon-Vitrine gesehen und wollte die aufmachen, konnte sie nicht aufmachen und dann ist er aufgewacht. Eine Palikanon-Vitrine ist ein schöner, gut aussehender Schrank, wo gut aussehende Bücher aus dem Palikanon gut aussehend aufbewahrt werden. Also die sehen wirklich gut aus dann. Aber es ist auch so ein bisschen so ein Hinweis schon wieder, das ist so im Palikanon gut aufbewahrt, ne? Abgeschlossen. Also die Palikanon-Bücher bei mir auf dem Bücherregal, die schauen auch gut aus, aber es sind schon ein bisschen drin gelesen auch tatsächlich. Also der Traum war Auszug aus dem Dorf, also ein Auszug aus die Hauslosigkeit. Das Walddickicht waren seine Schwierigkeiten und Hindernisse. Das Pferd dann Einsicht und schneller Fortschritt. Und die Vitrine heißt dann, er hat dann Dhamma, also war sich klar, dass das bedeutet, dass er möglicherweise Dhamma verwirklichen wird, auch dieser umgestürzte Lebensbaum, seine letzte Geburt. Aber dass er die Vitrine nicht öffnen konnte, war ein Hinweis darauf, dass er eben in seinen Lehrfähigkeiten nicht das Format eines Sariputta oder ähnlicher Champions aus der Zeit des Buddha haben würde. Er hatte Samadhi, das haben wir schon gerade gehört, aber was fehlt jetzt noch? Ja klar, die Kontemplation, das wissen wir alle, wir haben Lumpur Tun gelesen, aber er wusste das eben damals noch nicht. In der Phase seines Aufenthalts in Wat Liap verstärkte Lumpur Man seine Bemühungen und veränderte dabei seine Vorgehensweise. Sobald sein Geist die Stufe innere Stille erlangt hatte, verharrte er nicht wie bisher in diesem stillen Zustand, sondern nahm den Körper zur Kontemplation her, was Kaya Kata Sati genannt wird. Dabei lässt man den Geist in jeden Teil des Körpers vordringen, beim Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen. Der Geist soll den Körper die ganze Zeit durchdringen und als Asubha, nicht schön, kontemplieren, bis Ernüchterung im Geist aufsteigt. Manchmal, wenn er Gehmeditation übte, erschien es ihm, als würde er durch lauter Leichen warten. Solche Phänomene gab es einen ganzen Monat lang. Er sagte, ein gewisses Maß an Weisheit habe sich eingestellt, anders als zuvor, da er den Geist nur zu stillem Verweilen gebracht hatte. Bis dahin hatte er einfach nur Glückseligkeit und Verzückung erlangt und keinerlei Weisheit hervorgebracht. Und was noch schlimmer ist, er war nach den Stimmungsschwankungen im Gefolge der Herzenstrübungen unterworfen. Aber bei dieser neuen Form der Praxis hörte das Gefühl des Erschüttertseins schlagartig auf. So kam er zu dem Schluss, dass er wohl auf dem richtigen Weg war. Eine andere Quelle beschreibt die gleiche Phase so. Auf der ersten Stufe verwendete er noch das Meditationswort Butto Butto. In der ersten Phase gab es ein Ugaha Nimitta, das heißt, als sein Geist in die Sammlung hinabstieg, erschien zunächst ein äußeres Asubha-Bild. Er sah einen Toten vor sich, etwa eine Armspanne vor seinem Sitz entfernt, das Gesicht ihm zugewandt. Ein Hund kam, riss die Därme heraus und fraß sie auf. Als er das sah, wich er nicht zurück. Er arbeitete viel mit dieser Vision, auch wenn er sich von seinem Sitz erhob. Egal ob beim Liegen, bei der Gehmeditation, beim Kommen und Gehen, ließ er dieses Bild stets auf gleiche Weise erscheinen. Tagelang variierte er das Nimitta. Er vergrößerte es, ließ es verfaulen, zersplittern, zu Staub zerfallen, vervielfältigte es mit alten und mit frischen Leichen, bis das ganze Kloster voller Geier, Krähen und Hunde war, die sich um ihren Fraß stritten. Wieder eine andere Quelle schreibt, es blieben nur Knochengerippe übrig. Das ganze Kloster war voll davon. Auch wenn er in sich hineinschaute, sah er nichts als ein Gerippe. Wenn er seine Gefährten ansah, Mönche und Novizen, erblickte er nur Gerippe, in Roben eingehüllt. Fleisch, Haut, Leber, Nieren und Därme und andere Eingeweide gab es nicht. Wenn er die Hausleute auf Almosenrunde anschaute, sah er nur verhüllte, bedeckte, behangene Knochen. Wenn sie miteinander sprachen, sah er nur Zähne aufeinander klappern. Ihm war zum Lachen, aber eine innere Stimme warnte ihn, mach das bloß nicht, sonst wirst du noch verrückt. Praajan informierte und befragte Praajan Sau, sein Lehrer. Dieser sagte, keine Ahnung, ich bin nicht so drauf, kontempliere weiter. Er fuhr auf jene Weise fort, bis sich das Asuba-Bild, also die Leiche, die Knochen, in einen Kristallkreis verwandelte. In der zweiten Phase, als sich alle Asuba-Gerippe in den Kristallkreis verwandelt hatten, starrte er auf diesen. Der Kreis war weiß, beeindruckend klar und sauber, ähnlich einer weißen Cassinascheibe. Also das, was ich vorhin erwähnt habe, die ganzen Knochen, die Weißheit der Knochen verschmilzt zu einer Wahrnehmung von Weiß. Keine Unterscheidung mehr, hier Knochen, da Knorpel, so und so die Form, sondern nur noch die Farbe Weiß. Er betrachtete und kontemplierte diese Scheibe immer weiter. Eine andere Version schreibt es so, je mehr er die Leichen kontemplierte, desto heller wurde sein Geist, bis er sich als Kristallscheibe manifestierte. Und dann ließ er die Asuba-Betrachtung sein und nahm ausschließlich diese Kristallscheibe als Meditationsobjekt her. Also wie das entstanden ist, wird hier unterschiedlich beschrieben. Einmal die Kontemplation der Leichen hat seinen Geist so ein bisschen still gemacht, weil einfach so diese Ernüchterung, dieses Loslassen da ist. Oder auch einfach, weil er ja, sich so drauf sammeln konnte, dass er eben ein Gegenbild von seinem eigenen Geist, diesem gesammelten Geist als Kristallscheibe gesehen hat, dieses sogenannte Citta oder Samadhi Nimitta. Die andere Version sagt, dass sich die Knochen bereits zu einem Samadhi-Bild zusammengefügt haben. Aber im Endeffekt, es gibt eine weiße Kristallscheibe und auf die hat er dann geguckt. So, normalerweise wäre es jetzt, dass jemand dann, wenn sich diese Einzelteile schon zusammenfügen, vereinheitlichen, der nächste Schritt wäre eben die volle Sammlung. Aber bei ihm war es eben nicht so, sondern er hat dann aus dieser Kristallscheibe praktisch wieder einen kleinen Schritt zurückgegangen und aus dieser Scheibe haben sich alle möglichen Visionen ergeben. Und er hat dann, ja, er war ja auf der Suche, er hat experimentiert, er ist dann diesen Visionen nachgegangen. Und da gibt es also ganz ausführliche Beschreibungen. Also die Scheibe verwandelte sich in einen Berg. Der Berg hatte verschiedene Ebenen und er kam dann irgendwie da nicht hoch und ist dann in seiner Meditation, in der Vision wieder zurückgegangen. So, bei der nächsten Sitzung kam er wieder an den gleichen Berg und dann gab es da eine kristallene Treppe zur fünften Ebene hoch. Und da ging es dann nicht weiter, dann ist er wieder zurückgegangen. Also jedes Mal ein Stückchen weiter. Und immer bei diesen Visionen hatte er ein scharfes Schwert auf der Schulter und feste Schuhe an. Er hat dann erzählt, das Schwert war wohl ein Symbol für Samadhi und die Schuhe für den Fortschritt auf dem Weg. Also ja, so hat er das interpretiert. Und da sind dann verschiedene Dinge passiert, die sehr viel Bedeutung zu haben scheinen. So bedeutungsschwangere, symbolträchtige Dinge sind ihm da in seinen Visionen passiert und von daher war er eben fasziniert und wollte mal gucken, ist das wahrscheinlich der Weg, auf dem ich da jetzt unterwegs bin. Also, er ist auf die fünfte Ebene hoch, zu einer kristallenen Mauer, in der Mauer ein Tor, durch das Tor ging er hinein, hinter dem Tor ein gerader Weg, rechts Sitzplätze, auf denen Mönche meditierten, links waren Höhlen und Felsnischen, in denen Eremiten meditierten, dann kam er an eine steile Klippe, dann eine Maschine, ähnlich einer Wiege, an einem Seil zog ihn hoch auf die Klippe, oben auf der Klippe eine Junke, also so ein chinesisches Segelschiff, darin ein Tisch mit weißer Tischdecke und heller Lampe, auf dem Tisch hat er eine Mahlzeit eingenommen, dann kam er an einen Abgrund mit einer schmalen Brücke, dann geht er über die Brücke, dann kam ihm Tamjau Khun Upali, sein Lehrer aus Bangkok, entgegen und hat ihm gesagt, Atangiko Makko, der achtfache Pfad. Dann kam er an eine Burg mit Tor und Turm, darin eine Straße, am Ende der Straße ein Tempel, im Tempel ein Gehpfad und ein silberbeschlagener Tamat, ein Predigtsitz, darauf eine Almosenschale, darin ein Rasiermesser. Die Reihe der Visionen setzte sich 3 Monate lang fort, bis schließlich kein weiteres Bild mehr erschien. Da war nur noch Glücksempfinden jenseits aller Maßstäbe übrig, so dass er annahm, mein Innerstes ist ganz sicher bei der Läuterung von allen Herzenstrübungen angelangt. Also ihr müsst euch das so vor Augen führen, er hat ziemliche Sammlung schon gehabt, die ist aus der Körperbetrachtung entstanden. Er hat Visionen gehabt, die alle so ja, heilig waren irgendwie. Und plötzlich hört das alles auf und er hat sich ja schon auf dem Weg der Läuterung gewähnt, während er diese Visionen hatte und plötzlich kommt nichts Neues mehr, Ende. Und nur noch Glücksgefühl und happy und so weiter. Zum Glück hatte er ausreichend Weisheit festzustellen, dass dieses Puzzleteilchen irgendwie nicht da reinpasste in das, was er gesucht hat. Obwohl er sich schon für geläutert hielt, war da auch noch ein gewisser Zweifel vorhanden. Er wollte es genau wissen. Jedes Mal, wenn er aus der Stille austrat, war da eine Spur von Beeinträchtigung, wenn die Sinneseindrücke wieder auf ihn eindrangen und er ihnen nachgab. Er untersuchte dieses Phänomen und kam zu dem Ergebnis, dass die Merkmale des Geistes, der auf solche Weise funktionierte, sicher noch nicht dem edlen Pfad der edlen Frucht entsprachen. Also versuchte er, den Geist nicht wie bisher in die Tiefe vordringen zu lassen. Auch wenn der Geist die Tendenz hatte, er ließ es nicht zu. Er nahm Körperachtsamkeit als Meditationsobjekt her und damit versuchte er, einen guten Monat lang sich selbst zu korrigieren. Und so gab er eine inspirierte Äußerung von sich. Das also ist die richtige Sammlung. Denn der Geist sammelt sich nicht einfach nur in das Stille und weilt dann ganz unbeteiligt. Auf die Stille muss die Kontemplation am Arbeitsplatz des Geistes, Kamatana, folgen. Die Kontemplation der Essenz des Leidens. Dieser Körper hier ist nämlich die Essenz des Leidens. Und wenn man sich die Essenz des Leidens vor Augen führt, nennt man das den Geist auf dem Pfad marschieren lassen. Um wahres Wissen und wahre Schauung zu erlangen, müssen wir Körper und Geist untersuchen, nichts anderes sonst. Das entspricht dann der richtigen Praxis nach dem edlen Pfad. Einmal erschien es ihm in seiner Vision, als ob sein Körper in zwei Teile zerbrechen würde. Er machte den Geist still, bis sich ein Gefühl der Dringlichkeit und Ergriffenheit einstellte. Er sah das Leiden des Greisens in Alter, Tod und Geburt. Das nahm er zum Pfeiler und Ausgangspunkt, denn er war zu korrekter Praxis entschlossen. Fortan war das seine Marschroute. Also er hat den Körper kontempliert. Aber das hat er ja am Anfang auch gemacht, bevor er dann 3 Monate lang da sich in die Visionen verstrickt hat. Was war jetzt denn da der Unterschied? Das ist genau dasselbe wieder. Wir müssen, diese Körperkontemplation muss nach innen gehen. Er wollte ja Leidfreiheit erwachen. Das war ja sein fehlendes Puzzleteilchen suchen. Und den Körper als Essenz des Leidens zu sehen, wie er es jetzt am Schluss beschrieben hat, ist eben genau das Puzzleteil, was da reinpasst. Man kann Leichen auch anders kontemplieren. Also ich habe als Laie hatte ich Bildbände von Kari Giger, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, ein Schweizer Maler, der so Airbrush, der hat damals, vielleicht kennt jemand den Film Alien, der hat dieses Monster designt, also das war der Kari Giger, Necronomicon, so gruselige Bilder. Das hat mich fasziniert, hat mir gefallen. Also in gewisser Weise, ja, oder ein Stückler Stadtwascht, das ist auch eine Leiche. Ein gegrilltes Hähnchen ist eine Leiche. Das ist eine Art von Leichenbetrachtung, da wird Sinnesbegierde hervorgerufen. Ich kann Leichen betrachten und da wird ein Kristallkreis draus, also oder ein weißer Knochen. Ich konzentriere mich auf einen weißen Knochen, bis ich in Samadhi gehe. Was da noch fehlt, ist die Kontemplation zu sehen. Die Anhaftung an einem Körper, der diese Eigenschaften hat, ist der Ursprung des Leidens. Das war der Unterschied. Okay, nachdem er jetzt den Weg gesehen hat, vielleicht noch ein kurzes Sutta-Zitat. Wer auch immer den großen Ozean mit dem Gemüt berührt hat, für den sind alle Flüsse, die zum Ozean führen, darin enthalten. Genauso sind für den, der die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit entfaltet und oft geübt hat, alle heilsamen Dinge, die zum Wahrwissen führen, darin enthalten. Ein Ding, das entfaltet und oft geübt wird, führt zu großer Ergriffenheit, zu großem Heil, zu großer Sicherheit vor dem Gefesseltsein, zu Achtsamkeit und Wissensklarheit, zum Erlangen von Wissen und Schauung, zum angenehmen Verweilen hier und jetzt, zur Verwirklichung der Frucht der Befreiung durch Wahrwissen. Welches Ding? Die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit. In einem Ding wird der Körper still, das Herz wird still, Gedanken fassen und Nachdenken kommen zur Ruhe, und ausschließlich zum Wahrwissen führende Dinge gelangen zur Vollkommenheit. In welchem Ding? In der Achtsamkeit auf die Körperlichkeit. Aber wie macht man das? Und genau das war seine Suche und das war das Beeindruckende an Lumbumann, der diese Fähigkeiten hatte, das eben rauszufinden. Er hat es nicht auf dem kürzesten Weg gefunden. Er musste erst diese Sackgassen oder Abzweige durchgehen, bis er dann gewusst hat, aha, erstmal musste er herausfinden, dass Körperbetrachtung dazugehört, nicht nur Samadhi. Und dann eben diese richtige Einstellung, die den Bezug zum eigenen Leiden herstellt. Gut, er ist dann von Ubon im Frühjahr 1912 in die Gegend des Khao-Yai-Nationalparks gewandert, hat sich dann in einer Höhle einquartiert, die heißt Pai Quang-Höhle, die Höhle des undurchdringlichen Bambusdickichts, und die war in der Nähe eines Wasserfalls namens Sarika-Wasserfall, deswegen wird die Höhle auch manchmal als Sarika-Höhle bezeichnet. Also die westlichen Mönche, die die thailändischen Quellen nicht lesen können, sondern nur die Sachen, die auf Englisch verfügbar sind, sagen immer Sarika-Höhle, aber andere Quellen nennen sie eben Pai Quang-Höhle. Egal. In dieser Höhle war recht gruselig da, das war eben undurchdringliches Bambusdickicht, und da waren schon 6 Mönche vorher, die da gelebt haben, gestorben. Lungpo Man hat sich dann in dieser Zeit gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich es wissen. Hat sich an einen Abgrund gesetzt, hat gesagt, wenn ich jetzt sterbe, er ist auch krank geworden, wenn ich jetzt sterbe in meiner Meditation, dann falle ich da runter und dann hat keiner irgendwelche Unannehmlichkeiten, sich noch um meine Leiche kümmern zu müssen, dann bin ich einfach weg. Gut, und dann kam sozusagen sein letzter Angriff auf die Unwissenheit. Er ist dann noch kein Arahant geworden, aber die Unwissenheit, die ihm eben den Weg, den Zugang zum Dhamma versperrt hat. Während der Kontemplation erschien ihm eine innere Vision, und zwar sah er einen Hundewelpen, der gerade die Milch der Mutter trank. Er überlegte, dass dieses Bild, das da erschienen war, besondere Ursache haben musste, denn eigentlich sollte es auf dieser Stufe des Geistes keine Nimittas mehr geben, die eindringen und die Sammlung verwässern können, also jenseits der Stufe, auf der es normalerweise Nimittas gibt. Er konzentrierte sich mit aller Kraft des Geistesstroms auf die Kontemplation und brachte so Wissen hervor, nämlich die Erkenntnis, dieser Hundewelpe ist nicht weit hergeholt, das bin ich selbst. Ich selbst bin eben schon unzählige Male als genau dieser Hundewelpe geboren worden. Ich habe mich also auch schon im Hundedasein im Kreis von Geburt und Tod gedreht. Er überlegte weiter, warum wohl ist das so? Aus welchem Grund musste ich auf solche Weise Hund sein? Folgendes erschloss ich ihm. Dasein, das ist Ergötzen am eigenen Ich. Auch ein Hund ergötzt sich an seinem Dasein, also muss er immerzu in seinem Dasein verbleiben. Als er wusste, dass er selbst als jener Hund geboren werden musste, packte ihn äußerst starke Beklommenheit. Trotz all dieser Helligkeit des Geistes wurde er wohl dennoch die ganze Zeit über davon geblendet. Also kontemplierte er, um die Wahrheit in seinem Geist herauszufinden. Woran lag es, dass Besorgnis in ihm aufstieg, dass er sich in diesem Augenblick von vorn bis hinten Sorgen machen musste? Er hatte doch bereits überaus starke Ergriffenheit erlangt, die gar nicht mehr zu steigern war. Aber als sich Feinheit und Subtilität des Geistes manifestierte, vereint mit jener inneren Helligkeit, da stieg ihm eine Wahrheit auf, von der er vorher nichts gewusst hatte. Und zwar sein Wunsch, das vollkommene Erwachen eines Buddha zu erlangen. Also hielt er weiter Rückschau, um sich zu erinnern. Wie lange schon habe ich diesen Wunsch? Nun, erst seit diesem Buddha-Zeitalter, also noch nicht besonders lange. Das heißt höchstens 2500 Jahre. Er hat auch in der gleichen Phase gesehen, dass sein Lehrer Lungpo Sau mal das Gelöbnis gemacht hatte, ein Pachika-Buddha zu werden, also ein Einzelerwachter. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, das sind eben auch so Degenerationserscheinungen, ein Ausdruck von Resignation. Wenn ich sage, ich habe es nicht drauf, dann werde ich halt irgendwann in ferner, ferner Zukunft ein Buddha oder Pachika-Buddha oder irgend sowas in der Art. Ja, er hat dann diesen Entschluss rückgängig gemacht, natürlich. Nachdem Lungpo verschiedene Dinge erwogen hatte, empfand er Beklommenheit angesichts der Tatsache, dass er bereits in zahllosen Existenzen als Hund geboren worden war und noch unglaublich lange weiter in Tod und Geburt kreisen müsste, um Paramis aufzubauen. Paramis müssen vollkommen sein, um ein Buddha werden zu können. Daher beschloss er, sein Streben nach Buddhaschaft einzustellen. Er fasste den Entschluss, das Dhamma im jetzigen Leben zu verwirklichen. Also besann er sich auf das Dhamma, zu dem der Buddha erwacht war. Er erinnerte sich, dass die erste Lehrrede eine wichtige grundlegende Lektion enthielt, den Weg zur Verwirklichung des Dhamma. Denn der Buddha hatte dieses Dhamma aus wahrer eigener Schauung heraus verkündet. Tanajan kontemplierte, was ist Leiden? In der ersten Lehrrede heißt es, Geburt, Alter, Krankheit, Tod sind Leiden. Und was wird geboren, altert, wird krank, stirbt? Das ist das Ich, die Identifikation mit genau diesem Körper hier. Also lässt sich dieser Körper als edle Wahrheit auffassen. Wenn die Kontemplation zu wahrem Wissen und wahrer Schauung in diesem Körper führt, ist es identisch mit klarem Wissen und wahrer Schauung der vier edlen Wahrheiten. Lumpu kontemplierte die Natur des Körpers, indem er die Erinnerung an das Dasein als Hund zur Betrachtung der Essenz des Leidens hernahm, bis schließlich eine Klarheit im Geist aufstieg, die sich in Erkenntnis verwandelte. Es war ein Sondieren, das aus den inneren Abläufen entstand, bis es seinen Zweck erfüllt hatte, innere Sättigung. Da war keinerlei Erinnern oder Ausdenken oder Zurechtbiegen beteiligt, um diesen Zustand hervorzurufen. Er entstand aus der Kontemplation, durch das Wahrsein der Kraft eines Geistes, der bereits ausreichend Schulung erhalten hatte. Er manifestierte sich als Nibbidhana, Ernüchterung. Diese konnte sich während der Kontemplation des Körpers im Herzen verankern. Das war durch die Fähigkeit der Geistesmacht deutlich zu erkennen. Die Kontemplation des Leidens ist die Ursache für das Aufsteigen dieser Erkenntnis. Wann immer diese Erkenntnis ausreichend Kraft erlangt, wird sie zu einer Macht, die die Herzenstrübungen abschneiden kann. In jener Phase zwischen dem Vordringen des Geistes, das von innerer Stärke, Helligkeit und Klarheit begleitet war, und dem Erlangen der Frucht, geschah etwas so gegen 23 Uhr, dass er sich nicht hätte träumen lassen. Ein Zittern und Beben erfasste den gesamten Berg. Es fühlte sich an, als ob jener Berg, auf dem er saß, umkippen würde. Das war der Zeitraum, als er mit geschlossenen Augen in Meditation saß und die Frucht erlangte. Manchmal hörte es sich so an, als ob Bäume reihenweise zerbersten würden. Der Himmel war düster wie vor einem Unwetter und sah bedrohlich aus. All das hätte ihn beinahe dazu gebracht, die Augen zu öffnen, aus der Meditation herauszukommen, um sich diese Zeichen anzusehen. Aber das fand dann doch nicht statt. Damit waren diese Vorkommnisse aber noch nicht zu Ende. Er drang immer intensiver vorwärts. Ihm war so, als ob sein Körper zu Staub zermahlen würde, vollständig pulverisiert. Dieses Erlebnis hielt lange Zeit an. Plötzlich geschah wieder etwas Überraschendes. Eine riesige Gestalt erschien, so groß wie ein hoher Baum. Sie hielt eine eiserne Keule mit einer Aura aus zuckenden, züngelnden Flammen in der Hand, kam schnurstracks in Kampfpositur auf ihn zu, wie jemand, der sich seiner Macht bewusst ist. Das Wesen schrie ihn an. »Steh sofort auf! Verschwinde von hier, sonst musst du sterben!« sprach's und holte mit der Keule aus. Tanajan Man kontemplierte gerade sein fruchtendes Wissen im Einklang mit Dhamma und rang mit tiefgründigen und verborgenen Dingen, die sich ihm vorher noch nie offenbart hatten. Fast wäre es dazu gekommen, dass er abgelenkt die Augen geöffnet hätte, um sich umzusehen, aber es gelang ihm, diesen kritischen Zustand zu unterdrücken. Er ließ sich von jenen Ereignissen nicht einschüchtern. Mit ganzer Kraft erhielt er die Achtsamkeit aufrecht. Er konnte sich seiner Achtsamkeit sicher sein, die er bereits bis zur Superachtsamkeit ausgebildet hatte. Jetzt kann man natürlich fragen, waren das jetzt tatsächliche äußere Erlebnisse, dass da jetzt so ein Jacker, so ein Dämon gekommen ist, mit der Keule geschwungen hat und ob der Berg gebebt hat und die Bäume zerplatzt sind, ob das ein inneres Erleben war. Es ist ja so, wenn die Unwissenheit verschwindet, das haben wir aus den Berichten vieler Kuba Ajans, das ist etwas Welterschütterndes. Und der Geist macht dann eben eine innere Wahrnehmung dazu, die dazu passt, dass eben die Welt tatsächlich sich erschüttert wird. Oder Lumpu Cha, der dann explodiert ist in seine Atome, hatte solche Wahrnehmungen. Oder Ajahn Dan hat erzählt, dass er immer, wenn er Leute angeguckt hat, als zweites Bild eben so ein Asuba-Bild über den drüber gesehen hat. Und so lauter solche Wahrnehmungen. Und wichtig ist natürlich zu verstehen, dass diese Wahrnehmungen von Person zu Person unterschiedlich sein können. John Mann hatte wohl noch nicht die volle Sammlung in der Phase, weil da eben noch ziemlich viel passiert ist. Und in der vollen Sammlung, wie die Kuba-Adjuns, die hier zu Besuch waren, ja berichtet haben, findet ja auch keine Einsichtsarbeit statt. Das ist ein Ruheplatz. Er war eben eine Stufe drunter, aber trotzdem so gesammelt, dass er von seiner Kontemplation nicht abgelassen hat, dass er weiterhin diese Essenz des Leidens im Körper kontempliert hat, ohne sich eben von all diesen seltsamen und doch erschreckenden Erscheinungen hat sich davon nicht beeindrucken lassen. So überaus erstaunliche Vorgänge dieser Art sind als Gefahr und Hindernis für die Praxis des Geistes auf der subtilsten Stufe anzusehen. Denn wenn man erschrickt und die Augen öffnet oder wenn die Achtsamkeit schwach ist, dann kommt man über diese Stufe nicht hinaus. Nachdem Thanachan Mann nun schon mal von jenem Yakka angeschnauzt worden war, also Yakka sind diese Dämonen, so mit Fangzähnen und wie man sie an diesen thailändischen Tempeln manchmal sieht, die so den Eingang bewachen, so mit einer Keule in der Hand. Da raffte er sich auf und antwortete dem Yakka innerlich: Ich stehe nicht auf. Im selben Moment ließ der Yakka jene große Keule auf den Körper des Ehrwürdigen herabsausen, dass einem das Blut gefrieren konnte. Er fühlte sich, als ob sein Körper 20 Meter tief in den Erdboden gespitzt worden wäre. Unmittelbar danach spürte er, wie sein Körper wieder auf die Erdoberfläche zurückschwebte. Während er jene Symptome erlebte, öffnete er die Augen nicht, sondern richtete seine Aufmerksamkeit immer weiter auf das Wissen im Einklang, das er schließlich mit absoluter Gewissheit durchdrang. In jenem Moment kontemplierte er den Kulminationspunkt der Erkenntnis. Diejenigen, die so die Legenden oder die Geschichten vom Buddha kennen, der hat ja in seiner letzten Schlacht mit Mara auch ähnliche Visionen gehabt. Also eine ganze, erst kamen seine Töchter, Maras Töchter, die versucht haben, den Buddha zu verführen, und anschließend kam eine ganze Armee, die ihn dann bedroht hat. Also das war ja dann mit diesem Yakka und der Keule noch relativ harmlos. Dieses letzte bisschen an inneren Trübungen, das da überwunden wird, das ist wahrscheinlich minimal im Vergleich zu den Trübungen, die die meisten von uns haben. Aber vom subjektiven Erleben her ist dieser letzte Schritt halt doch ein gigantischer Sprung nach vorne. Lungpo Man erzählte, es sei etwas höchst Wunderbares gewesen. Die Worte Leben und Tod hatten in jenem Moment keinerlei Bedeutung mehr besessen. Das Leben besaß für sich genommen keinen Wert mehr und war absolut gleichbedeutend mit der Kontemplation des Höhepunkts des Wissens im Einklang in jenem Augenblick. Also konnte auch keinerlei Furcht oder Erschrecken über irgendetwas entstehen. Damit war das Ereignis aber noch nicht zu Ende. Nun entwurzelte jener mächtige Yakka einen großen Baum, einen Laternenbaum, der neben dem Ehrwürdigen stand. Jener Laternenbaum hatte eine Höhe von 10 Armspannen, war also wirklich groß. Er packte ihn mit beiden Händen und zog ihn hoch wie einen Wassertopf. Die Wurzeln des Laternenbaums wurden reihenweise aus dem Boden gerupft, noch mit Erde dran. Die Erdklumpen verstreuten sich, prasselten überall herunter. Er hob den Baum hoch, zugleich glühten seine Augen rot vor Zorn wie Feuerbälle. Er hob ihn hoch bis auf Gipfelhöhe jenes Berges und schleuderte ihn mit Wucht auf den Körper des Ehrwürdigen herab, dass der Boden wackelte. Der Körper des Ehrwürdigen wurde gründlich platt gequetscht und klebte an jenem Felsen. Dieser Felsen, auf dem der Ehrwürdige saß, zerfiel dabei im selben Wimpernschlag zu Staub. Das hätte den Ehrwürdigen fast dazu gebracht, die Selbstkontrolle zu verlieren und die Augen zu öffnen, um mit dem äußeren Sehen all das anzuschauen. Aber er besann sich auf seine Superachtsamkeit als Kontrollinstanz bei der Kontemplation auf dem Höhepunkt subtilster Dhammas. Er war bereit, alles loszulassen. Auch wenn die Vorgänge alles zum Wackeln und Beben brachten, blieb er dabei doch völlig unerschütterlich. Alle Dinge dieser Welt manifestierten sich ihm einheitlich, von einer Natur wie ein gespanntes Trommelfell. Die Welt war ganz und gar eben, das heißt, sie war klar, eindeutig und übersichtlich. Sogar sein eigener Körper löste sich in diesem Urzustand auf. Und dann veränderte der Yakka seine Gestalt und nahm menschliche Form an. Er kam herunter und verbeugte sich vor dem Ehrwürdigen und bat ihn um Vergebung. Naja. Das Mindeste, ne? Anschließend verschwand er. Um jene Uhrzeit krähten schon die Hähne, ein Zeichen, dass der Tagesanbruch kurz bevorstand. Es war also etwa 3 oder 4 Uhr früh. Der Ehrwürdige besann sich auf die dreifache Erkenntnis, also auf die Erkenntnis der edlen Wahrheit, der damit verbundenen Aufgabe und der Erfüllung eben dieser Aufgabe. Ein Geist, der bis zum Punkt der inneren Sättigung in Form von Erkenntnis praktiziert hat, beschäftigt sich nicht damit, ob er nun diese oder jene Stufe erlangt hat, etwa weil er meint, irgendetwas erreicht zu haben. Der Eindruck, diese oder jene Stufe erlangt zu haben, ist noch eine Aktivität. Es handelt sich nicht um die Frucht, den Erfolg, sondern man hat sich noch voll und ganz im Leidensursprung verirrt. Das heißt, jetzt bin ich dies, jetzt habe ich diese Stufe erlangt. Das ist immer noch dieses, seinen Platz in der Welt definieren, sich irgendwie mit Begehren weiterhin Leiden schaffen. Denn was immer ich auch bin, das ist von Vergänglichkeit bedroht. Da ist noch nicht alles losgelassen. In jener Höhle wurde ihm das Dhamma zur Gewissheit. Jenes Dhamma war die Frucht der Nichtwiederkehr. Dieses Dhamma ist der Lehre zufolge mit dem Überwinden der 5 niedrigeren Daseinsfesseln verbunden, nämlich der Persönlichkeitsansicht, des Zweifels, des Anhaftens an Gewohnheiten und Aufgaben, der Sinnesgier und der Abneigung. Sein Herz hatte einen festen Ankerplatz gefunden. Auch wenn er noch nicht gänzlich von den Herzenstrübungen frei war, so hatte er doch keinerlei Zweifel über die Praxis und sein weiteres Vorankommen mehr. Er hatte vollkommene Gewissheit darüber, dass er beim Fortschreiten zum Dhamma höchster Stufe nicht mehr in Unsicherheit abirren würde, nicht mehr wie früher mal hier, mal da herumfummeln würde. Er war überzeugt, dass er ganz sicher eines Tages das Dhamma der Leidbefreiung verwirklichen würde. Hat dann allerdings noch etwas über 20 Jahre gedauert. Er schlug die Augen auf, erhob sich von seinem Sitz und praktizierte Gehmeditation bis zum Tagesanbruch. Er fühlte sich leicht in Körper und Geist. Als es an der Zeit war, ging er um Almosen ins Dorf. Die Dorfbewohner waren völlig überrascht. Sie hatten Lungpu schon für tot gehalten, weil er 3 Tage lang verschwunden war. Ehrerbietig fragten sie nach. Er antwortete lediglich, »Nun, Laienanhänger, ich habe einfach nur mit der eigenen Dummheit gerungen. Dabei war mein Geist so richtig schön still. Deswegen bin ich nicht gekommen.« So, dieser Paukenschlag war sozusagen der Pfiff zur Halbzeitpause. Ende der ersten Halbzeit. Das ist jetzt 100 Jahre her. Jetzt geht es in die zweite Halbzeit. Die Waldtradition, die damals begonnen hat, ist jetzt am Abflauen wieder. Die Kruba-Ajans, die dann in der Folge reihenweise edle geworden sind, sind auch wieder am Abnehmen. Gibt nicht mehr so viele. Also die zweite Halbzeit, die uns jetzt bevorsteht, wird sicherlich ein hartes Spiel werden. Aber auf der anderen Seite, die Spielzeit ist noch nicht vorüber. Dhamma ist noch verfügbar. Die Lehre ist noch da. Pfad und Frucht, wie Lungpu Thun geschrieben hat. Und selbst danach ist Dhamma noch möglich, können wir ja immer noch Pacheka Buddhas werden in der Zwischenzeit. Allerdings sollten wir uns eben nicht darauf ausruhen oder das Handtuch werfen und sagen, naja, in den letzten 2500 Jahren schaffe ich das garantiert nicht. Und wenn ich doch, nehme ich mir gleich vor, ein Pacheka Buddha zu werden, nehme ich es auf die, lasse ich es ein bisschen langsamer angehen. Wir wissen nicht, wie unsere Voraussetzungen sind für die Praxis, wie viel Paramis wir haben, wie viel Potenzial wir mitbringen. Selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, in den nächsten 2500 Jahren edle zu werden, es ist doch immerhin besser, wenn wir alles versucht haben. Dann werden wir nämlich bessere Chancen haben für das, was danach kommt, als wenn wir es jetzt einfach locker angehen lassen. Und Bukau hat davon gesprochen, dass in seiner Zeit bei Lungpu Man 4 Sappaya gegeben waren. Sappaya heißt praxisförderliche Umstände. Und er hat genannt Utu Sappaya, ein günstiges Umfeld, ein günstiges Klima. nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu trocken. Die Lebensumstände sind nicht so, dass man ums Überleben ringen muss. Ahara Sabaya, Ernährung heißt es eigentlich, Nahrung. Das heißt, in unserem Fall Krankenversicherung haben wir auch, gute Versorgung. Pukala Sabaya, die Personen im Umfeld. Wie gesagt, ich habe lauter Gefährten, die auch an der Praxis interessiert sind. Und Dhamma Sabaya, das Dhamma, was ihm Lungpu Man gegeben hat. Das sind ja, wenn wir das auf unsere Situation beziehen, wir haben auch diese vier Sabaya. Also vom materiellen äußeren Umfeld kann man sich kaum besser vorstellen. Wir sind bestens versorgt, wir haben genug zu essen, wir können zum Arzt fahren, wenn wir was Problem haben. Wir haben Personen, wir haben spirituelle Freunde, die das Gleiche wollen, dass wir uns nicht gar so komisch fühlen oder seltsam in einer Welt, die in die andere Richtung geht. Wir haben das Dhamma zur Verfügung, hier kommen Koba Ajans zu Besuch, wir haben den Pali-Kanon, die Lehre des Buddha zur Verfügung. Übrigens den Text, den ich am Anfang vorgelesen habe über Namo, der stammt von einem Mönch namens Peter Panyapadipo, der ein Buch geschrieben hat, Prafarang. Und der hat diesen Punkt des Pukala Sabaya, das Umfeld, die Menschen um sich herum, hat er nicht so richtig ernst genommen. Der hat nämlich damals absichtlich am Dorftempel die Ordination bekommen, um zu beweisen, dass man auch als Dorfmönch einen guten Vinaya-Standard leben kann. Aber alle anderen um ihn herum waren daran nicht interessiert und nach 7 Jahren hat er das Handtuch geschmissen. Bei uns ist, wenn ich nach Nürnberg fahren will, brauche ich jemanden, der mich zum Bahnhof bringt und mir ein Ticket kauft. Und das ist aber kein Problem, weil die anderen beiden brauchen das auch. Wenn ich jetzt der Einzige wäre, dann hätte ich ein Problem. Ne? Dann würde ich sagen, ja, warum muss man für dich so ein Heckmeck machen und für die anderen nicht? Ja. Aber für uns ist es kein Problem, weil wir eben diese praxisförderlichen Personen um uns herum haben. Und das gilt für euch ganz genauso. Lumpur Thun, wo ich den gerade schon zitiert habe, der hat mir mal gesagt, für den Erfolg in diesem Leben sind 3 Dinge maßgeblich. Einmal die Paramis, die wir mitbringen, die spirituellen Tugenden, das Potenzial. Die meisten von uns werden das nicht mit Sicherheit sagen können, wie viel wir denn davon haben, weil wir nicht in unsere vergangenen Leben gucken können oder solche ähnlichen Fähigkeiten haben. Aber ein Indiz ist eben, dass wir jetzt alle gemeinsam hier sitzen, einen bereits ziemlich langen Dhamma-Vortrag uns anhören, statt, was weiß ich, in die Disco zu gehen oder sonst irgendwas zu machen, was eben die Mehrheit der Menschheit macht. Also dieses gegen den Strom gehen ist schon ein gutes Indiz dafür, dass da was an Paramis vorhanden sein muss. Weil sonst hätten wir gar nicht die Motivation und gar nicht die Kraft dazu. Gut, die Paramis. Das Zweite, Lumpur Thun hat gesagt, die geschickten Mittel Upaya und Sabaya, das sind 2 Dinge, die sehr miteinander verwandt sind. Also die geschickten Mittel, das, was Lumpur Man auch gesucht hat, diese Erfahrung, von der wir jetzt profitieren können. Und der dritte Faktor, wie das Spiel ausgehen wird, die 2. Halbzeit, ist unser Energieeinsatz, Virya, wie sehr wir uns anstrengen. Also der Ausgang des Spiels, können wir die Verantwortung dafür niemandem anderen übergeben, nicht an uns. Das ist mehr. Der Anfang war gar nicht von Lumpur Man, dem Namo. Nee. Das ist auch interessant. Verrangen wir nicht. Weil er auch über Namo mit Namo gespielt hat. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich das noch mit rein, aber wäre es echt ein bisschen zu lang geworden. Es waren jetzt schon fast 2 Stunden. Peter, was war das für eine Nationalität? Engländer oder? England. Ja, da hat es gleich nach seiner Ordination dieses Buch Prafarang geschrieben, dann hat er eine Stiftung, Wohltätigkeitsstiftung ins Leben gerufen, war Meditationslehrer, hat ein Meditationsbuch geschrieben und dann hat er einen Druck. Ja, das ist unterschätzt. Also ich habe Gerüchte gehört, dass er wieder Mönch geworden sein soll, aber ich weiß da nichts Näheres drüber. War damals ziemlich bekannt, die Szene. Aber hat er schön geschrieben. Sehr schön, ne? Ja, toll. Ich habe mir das in 12 Punkte ausgedruckt, dass ich es ohne Brille noch lesen kann. Nee, das ist echt so erfrischend, das irgendwie so im Detail auch zu hören. Und das ist jetzt was, ist alles zusammengeklaubt, ne? Aus verschiedenen. Ja, also die. Ja, auch diese Sarika. Story mit dem Yakka, weil die habe ich so in der Form noch nie gehört. Das von Lumpurgirian. Ja. Ja. Also das ist sehr zeitnah notiert. Ja, also das ist wirklich... Ist also ziemlich anders als von... Anschein, ja, ne, echt. Ganz anders. Eben. Ganz anders. Ja, da waren 20 Jahre dazwischen. Hat die wahrscheinlich auch zur gleichen Zeit gehört und dann 20 Jahre später auch aufgeschrieben. Ja. Ja. Das ist echt eine andere Story. Aber zum Beispiel, weil wie er allerhand geworden ist, da hat Lungpulverian so gut wie nichts. Ne? Mhm. Und das ist bei Lungdamahabo auch recht gut. Mhm. Aber so, über den Strom reintritt, das scheint so, als wenn das irgendwie das war ein in einem gelaufen wäre. Ja. Außer bei Lungta Tongkam, der hat irgendwie da sich seinen Plan, das müssen 4 verschiedene Sachen sein. Ja, ja. Aber der irgendwie schon 2 Panzer war schon Sturm eingetreten und dann 1912 war er dann schon allerhand. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namah.